Libris Pompeo Nex. Ad veo quod anima adverto. Das Gefühl hatte das als immer hängen, wenn er sagt, ich muss fahren, ich kann das nicht aushalten.